2b und 2c. A. Die Schweiz. Also, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir uns heute Abend noch über Politik unterhalten. Ja, ich auch nicht. Okay, also, wie gesagt, nächste Woche haben wir Wahlen. Da wählen wir die Bundesversammlung. Das passiert alle 4 Jahre. Wer darf da wählen? Alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren. Es ist egal, in welchem Teil der Schweiz sie leben und ob sie dort Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch sprechen. Die Bürgerinnen und Bürger, das heißt keine Ausländer, richtig? Genau. Du musst die Schweizer Staatsangehörigkeit haben, um bei der Wahl zur Bundesversammlung wählen zu dürfen. Das dachte ich mir. Und was ist das genau, die Bundesversammlung? Ist das euer Parlament? Ja, genau. Die Bundesversammlung oder eben das Parlament besteht aus 2 Teilen, dem Nationalrat und dem Ständerat. Okay, jetzt wird's kompliziert. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Na, du willst es ja sehr genau wissen. Also im Nationalrat sitzen die Abgeordneten, die die Schweizer Bürgerinnen und Bürger vertreten. Das macht den größten Teil der Bundesversammlung aus. Dann gibt es den kleineren Teil, den Ständerat. Die Abgeordneten im Ständerat vertreten die Schweizer Kantone. Die Schweizer Kantone? Die Schweiz ist ja in 26 Kantone aufgeteilt. Jeder Kanton ist relativ autonom und kann viele Sachen alleine entscheiden. Manche sind sehr groß, manche sehr klein. Zürich zum Beispiel ist nicht nur die Stadt, sondern auch ein eigener Kanton. Okay, bis dahin habe ich es verstanden. Die Kantone sind relativ autonom. Aber ihr habt ja trotzdem auch eine Regierung für die ganze Schweiz. Ja, klar. Die Regierung der Schweiz heißt Bundesrat. Und der Bundesrat wird von der Bundesversammlung gewählt. Und wie viele Minister habt ihr? 7, aber die heißen nicht Minister, sondern Bundesräte. Okay, aber eine Sache wundert mich. Was denn? Naja, ich habe immer gedacht, dass die Schweiz eine direkte Demokratie ist, wo das Volk ganz viel selbst entscheiden kann. Aber was du erzählst mit eurem Parlament und so, klingt gar nicht so. Ja, ich war ja auch noch nicht fertig. Es ist schon so, wie du sagst. Also in der Schweiz werden die Gesetze vom Parlament beschlossen. Aber die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, bei manchen Gesetzen abzustimmen. Das sind die Volksabstimmungen. Ah, und wie genau funktioniert das denn? Na, stell dir vor, ich habe eine gute Idee und will, dass es ein Gesetz dazu gibt. Dann muss ich erst mal versuchen, möglichst viele Menschen von meiner Idee zu überzeugen und Unterschriften sammeln. Und wenn ich es schaffe, 100.000 Unterschriften zu bekommen, dann erst findet eine Volksabstimmung statt. Und wenn dann die Mehrheit bei der Volksabstimmung Ja sagt, dann kann aus meiner Idee ein Gesetz werden. Ach krass. Das, was ich gerade erklärt habe, heißt Volksinitiative. Wir haben noch was anderes, das Referendum. Und was ist das? Es gibt manchmal Gesetze, über die die Bundesversammlung nicht allein entscheiden darf. Damit so ein Gesetz beschlossen werden darf, müssen die Bürgerinnen und Bürger befragt werden. Das passiert in einem Referendum. Da kann man dann für oder gegen das neue Gesetz stimmen. Das Volk kontrolliert quasi nochmal das Gesetz. Spannend. Hey, danke. Du bist nicht nur eine gute Stadtführerin. Jetzt habe ich endlich mal einen Überblick über die Politik in der Schweiz. Gern geschehen. Und jetzt bist du dran. Also, wie funktioniert das bei euch in Deutschland?